Klopsicast, heute mal live von unterwegs. Ich bin gerade auf dem Weg zu Caroline und hier ziehen die Wolken ganz schnell vorbei und sind ganz dunkel und tief und düster und schwer und so fühle ich mich irgendwie auch. Ja, jetzt kannst du dir einen lustigen Witz über schwer ausdenken und das würdest du bestimmt auch machen. Und weißt du was, ich vermisse es. Ich vermisse es sehr, sehr, dass niemand die ganze Zeit Fresswitze über mich macht. Und ich vermisse auch alles andere. Und jetzt schaue ich hier zwischen den Baumkadavern durch zum Himmel hoch und denke mir, dass es irgendwie schön wäre, wenn wir uns das gemeinsam anschauen könnten. Aber es geht alles nicht, es geht alles nicht. Dafür hoffe ich aber, dass du jetzt gerade in Kiel ganz viel Spaß, Winter, Herbstspaß hast und diese Tristesse vielleicht auch ein bisschen genießen kannst. Darüber hatte ich ja schon gestern gesprochen. Und ich beende dieses traurige Gestammel jetzt mal mit einem Schlaflied. Ich werde aber nachher natürlich noch einen Teil 2 dieses Unterwegs-Klopsi-Casts machen. Und das Schlaflied geht ungefähr so. Schlaf, Kindlein, schlaf, die Mutter bumst ein Schaf, danach kippt sie sich ganz viel Bier, was kann das arme Kind dafür? Schlaf, Kindlein, schlaf. Und hier folgt nun der 2. und finale Teil des Klopsicast für heute. Ich laufe jetzt gerade unter unverändert schnellen Wolken durch. Das sieht aus, als würde sich die Welt ganz, ganz schnell drehen. Wenn ich in die Gegenrichtung liefe, wäre es sogar noch extremer, weil ich gerade in die Windrichtung laufe. Egal. Jedenfalls ist der Himmel ganz schwarz und die Wolken sind ganz hell und das sieht ganz unwirklich und schön aus. Und ich würde das gern mit dir teilen und du würdest dann nur wieder sowas sagen wie, ist gut, glaubst du, ja, ja. Und ich würde nicht verstehen, wie man sowas nicht total faszinierend finden kann. Aber nun, darin besteht ja auch irgendwie das Schöne an solchen Dialogen oder so. Jedenfalls vermisse ich das alles und hier kommt auch noch der 2. Teil des Schlaflieds. Obacht! Schlaf, Kindlein, schlaf, die Mutter ist schon scharf. Die Neger bumsen sie im Takt, während sie auf den Boden kackt. Schlaf, Kindlein, schlaf. Ich hoffe, dass jetzt nicht allzu viele Leute hier um mich herum hören, was ich so von mir gebe, weil ich gerade durchs tiefste Ossendorf laufe. Jedenfalls hänge ich dir jetzt noch ein Lied an. Das werde ich mit Sicherheit nicht jeden Abend machen, aber immer wenn ich eins habe, das meine Stimmung wiedergibt. Und das wäre dann wohl heute Abend Murder von Katatonia, wo dein Freund Michael Ockerfeld noch singt, weil er da noch eine Stimme hat. Und dann wünsche ich dir eine super gute Nacht, schön gut schlafen und morgen gibt es ja schon die nächste Folge vom Klopsicast. Tschüss! Ach so, und du musst natürlich auch wissen, dass ich dich ganz arg liebe. Das darf in keinem Klopsicast unerwähnt bleiben. Tschüssi!